tätige in Deutschland arbeiten. Deutschland ist ein Zentrum von Handel und Gewerbe, also sollte ich einen Job zu finden. Ich hätte gern einen interessanten Job arbeiten. Ich liebe Fußball, so einen Beruf auf Sport ist die beste Möglichkeit. Ich hätte professionelle Fußballspiele probieren, aber das ist sehr schwierig. Professionelle Fußballer sind eine Seltenheit und Deutschland hat eine sehr starke Liga. Deshalb, ich sollte einen Beruf auf Sportjournalist sein. Ich hätte in Journalismus studieren müssen, wenn mag ich einer Sportjournalist sein. Wissen wäre kein Problem sein, weil ich deutsche Fußball sehr gut kenne. Der Bundesliga ist meine Spezialität. Ich kenne jeden Club auf der Bundesliga von FC Augsburg bis VfB Stuttgart und kenne ich fast alle Spiele. Ich hätte wahrscheinlich über Hamburg SV schreiben, weil ich dort wohne. Ich mag Hamburg nicht, aber musste ich professionell sein? Ich hätte eine gute Beziehung mit Hamburger Spieler haben müssen. Das ist sehr mir wichtig, denn brauche ich Insider-Informationen über den Club. Ich hätte diesen Job genießen und bin ich qualifiziert.